Wer sind Sie denn bitte? Ja, ich bin der Jürgen und ich wollte euch nur noch mal ganz kurz sagen, warum es mit der nächsten 8-Folge noch ein klein wenig dauern wird. Ich meine, wir haben es im Podcast schon mal erwähnt. Wir sind Ende des Monats auf einem Podcast-Festival und darauf müssen wir uns einfach noch ein bisschen vorbereiten. Und ich meine, es ist auch gerade Urlaubszeit. Das ist gerade schwierig. Von daher, es wird eine neue Folge geben. Die kommt dann unmittelbar nach dem Podcast-Festival raus. Da werden wir unseren Auftritt als Live-Mitschnitt natürlich ganz regulär als Folge veröffentlichen. Und alle, die nicht da sein können, können so da auch zumindest noch ein bisschen dran teilhaben. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass jemand von euch kommt, weil wenn wir da nämlich alleine auf der Bühne hocken, dann fühlt sich das ungefähr so an. Und das wäre ein bisschen schade. Also ich würde mir wünschen, dass ein paar von euch da irgendwie vorbeikommen, danach noch mit uns ein Bierchen trinken, während der Show vielleicht ihre Schlüpper und BHs auf die Bühne werfen. Überrascht uns, lasst euch was einfallen. Der Eintritt kostet, glaube ich, auch nichts. Wir sind da im Garten beim Podcast-Barbecue. Vor uns sind die Damen von MWD, der Feminismus-Podcast von den Nürnberger Nachrichten. Die werden da mit ihren feministischen Themen so ein bisschen die Stimmung anheizen und wir können die Bude danach mal noch gar abfackeln. Ja. Wenn ihr mehr über das Festival erfahren wollt, googelt einfach nach E-Werk und Ohrenschmaus oder guckt auf www.e-werk.de/ohrenschmaus-das-podcast-festival-erlangen. Nein, ich wiederhole das nicht nochmal, dafür wurde die Rückspultaste erfunden. Also, wir sehen uns denn. Ciao. Naja, wäre vielleicht auch ganz sinnvoll gewesen, wenn ich das Datum und die Uhrzeit noch dazu gesagt hätte. Das Festival startet am Mittwoch, dem 26.06. und geht bis Sonntag, den 29.06. Und wir sind da am Freitag, den 28.06.2019. Um, ja, 19 Uhr ungefähr. Bis dahin!